In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Hallo Alexander, ich grüße dich ins ferne Cape Town. Hallo Dirk, ich freue mich, dich zu hören. Es ist jetzt schon etwas länger her. Ich habe mal vorhin geguckt. 15 Tage lang ist das letzte Gespräch schon online. Mhm. Das heißt, das sind jetzt immerhin 2 volle Wochen. Und wenn ich mal sagen darf, nach allem, was ich so an Videos und Blogposts und Bildern von dir gesehen habe, waren das wohl dick gefüllte Wochen, oder? Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Also so im Generellen, das ist so eine totale Reizüberflutung. Also ich brauche manchmal wirklich auch die Zeit, um das auf mich wirken zu lassen, weil einfach alles unglaublich dicht ist. Ja, es ist alles anders. Also wenn es auch nur banale Dinge sind. Ein Supermarkt sieht hier anders aus, eine Landschaft sieht anders aus, es gibt hier ein Meer. In München gibt es leider kein Meer, ja. Es ist einfach alles anders. Und deshalb empfindet man das Neue als viel intensiver, ja. Okay, dann vielleicht fangen wir dann am Anfang mit der reinen Logistik an und überlegen uns, oder du erzählst uns einfach mal, wo du ab Johannesburg überall gewesen bist und was denn die ganz nackten Reisestationen in den letzten 2 Wochen waren. Also vielleicht mal so als kleiner Überblick. Ich bin ja in Johannesburg gelandet und werde jetzt dann in Kapstadt weiterfliegen, wo ich mich momentan befinde. Und diesen Weg von Johannesburg nach Kapstadt habe ich mit dem sogenannten Best Bus zurückgelegt. Das ist eben so ein kleiner Reisebus, wo bis zu 20 Personen reinpassen, ohne Airconditioning und meistens etwas dicht gedrängt. Aber es ist eigentlich so für die Backpacker gemacht, dieser Reisebus, und von dem her ganz okay. Das heißt, der holt einen immer am Hostel direkt ab, ist also ganz bequem und fährt dann auch wieder zum nächsten Hostel direkt hin, wo man dann das sagt. Und also eine gute Art zu reisen, ist ein bisschen teurer als die lokalen Reisebusse, aber doch wirklich eine ganz gute Möglichkeit. Und also meine erste Station war dann eben der Krüger Nationalpark mit einer kleinen Safari, 4 Tage. Mhm. Ja, und es ist abgefahren. Also es war die erste Safari, die ich da gemacht habe. Und wir sind morgens um 4:30 aufgestanden und dann eben schnell Frühstück und dann in diesen Safari-Bus rein, der auch wirklich aussah wie ein Safari-Bus. Und dann eben da los in diesen Krüger Nationalpark. Und was das Tolle ist daran, das ist nicht so wie ein Zoo. Ja, also im Grunde sehen ja die Tiere gleich aus. Aber in der Natur, in der freien Wildbahn, da bewegen die sich anders. Ja, da sind die eleganter, kraftvoller, haben einen ganz anderen Ausdruck, ja. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und auch diese unendliche Weite. Ja, in Deutschland ist es ja so, dass man, wenn man irgendwie über die Landstraße fährt, dann kommt alle 2 Minuten kommt eben irgendein Dorf oder eine Stadt. Und da kannst du eben einen ganzen Tag lang fahren. Also der Krüger Nationalpark ist ungefähr so groß wie Holland. Und da kannst du den ganzen Tag fahren und du siehst eben nie ein Haus. Ja, immer nur grün. Diese endlose Weite, das ist einfach rauschend. Ja, das ist wie wenn du durch eine Galerie läufst und ein Kunstwerk nach dem anderen hast. Ja, einmal hier eine Gazelle, dann da ein Zebra, ein Elefant, und das ist wie von einem Künstler erschaffen, ja, diese Landschaft. Und ich habe es wahnsinnig genossen, ja. Okay, und du wurdest ja offensichtlich nicht von dem Löwen aufgefressen. Habt ihr denn wenigstens welche gesehen? Ja, wir waren am Vortag, waren wir an so einer Aufpepperstadt für verletzte Tiere. Weil da gibt es auch sehr viele Fallenleger, die dann diese Tiere dann da fangen. Und die werden dann da aufgepäppelt und dann entweder, wenn es möglich ist, zurück in die Naturbahn gelassen. Und da haben wir die ganzen Tiere gesehen. Es gibt ja, man spricht ja immer von diesen Big Five. Sprich, es ist einmal der Löwe, ein Leopard, ein Rhino, ein Elefant und ein Büffel. Das sind die Big Five. Und wir haben eben 3 Stück in der freien Wildbahn gesehen. Sprich, wir haben den Leopard und den Löwe leider nicht gesehen. Da gibt es auch nicht so viele davon. Mit am meisten gibt es wohl Zebras und Rhinos da. Ja, und diese Impalas. Ja, ich habe gehört, dass, oder gehört, gelesen, und ich hatte es auch im letzten Beitrag in die Notes geschrieben, dass 15.000 und irgendwas Nashörner in diesem Park leben. Also es muss wohl eine unglaubliche Menge von den Viechern da geben. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid dann mit Jeeps durch diesen Park gefahren und habt dann immer, wenn es dunkel wurde, ein Biwak aufgeschlagen? Oder wie läuft sowas ab? Man kann dort auch übernachten im Krügerpark. Wir waren aber außerhalb. Das heißt, wir hatten so ein kleines Camp, sprich, das waren Zwei-Mann-Zelte mit einem Feldbett drin. Und da haben wir dann eben geschlafen und abends dann ein wundervolles Fleisch gegessen. Und der Koch war sehr gut. Oder vielleicht lag es auch daran, dass wir diese Erfahrung gemacht haben und dann einfach hungrig waren. Und sind dann eben immer tagsüber dann in diesen Park gefahren und abends wieder raus. War das immer dasselbe Das war immer Camp? dasselbe Camp, ja. Also ihr habt diese Fläche Hollands nicht durchquert. Ja, wir sind in der Mitte irgendwo rein eben und dann sind wir eben einen Tag nach oben gefahren und einen Tag nach unten gefahren. Also ich glaube, wir haben den schon ganz gut durchkämmt, aber man kann da auch nicht querfeldein fahren, sondern es gibt da eben ein paar Straßen, sage ich mal, oder ein paar Wege, auf denen man sich bewegt. Und da sind wir eben drauf gefahren und ja, genau. Krüger Nationalpark, beeindruckendster Moment. Das war diese Weite. Das war diese Weite, dieses unendliche Grün. Also du musst dir so vorstellen, als ob du als Kind zum ersten Mal im Meer bist und das erste Mal das Meer siehst mit dieser unendlichen Weite. Und das hat mich genauso beeindruckt. Es war eigentlich so, wie wenn ich das erste Mal das Meer gesehen habe, nur eben in Grün. Großartig. Wie viel wart ihr in dieser Reisegruppe? Wir waren zu neunt, glaube ich, ja. Also ein Jeep voll. Ich glaube, da passen so 10 oder 12 Leute auf diesen Jeep drauf. Und wir waren dann eben zu neunt, ja. Ach genau, was auch noch toll war, wir waren dann abends nochmal, sind wir dann in so eine, es gibt auch so Private Game Resorts, also in private Parks praktisch. Und da sind wir in einen reingefahren und hat dann unglaublich schönen Sonnenuntergang. Das war auch Wahnsinn, ja. Und dann da ein Bier getrunken am Sonnenuntergang und einfach diese Natur genossen, ja. Gut, der Krüger Nationalpark. Dann ging es weiter, wenn ich mir deine Veröffentlichungen so angucke, in die Drakenberg. Genau, richtig, ja. Also da ist sonst nichts los. Es ist nur diese Drakensberg, oder ich weiß nicht, ob man es als Drachenberge übersetzen kann. Auf jeden Fall diese Drakensberg. Ich sage jetzt einfach nur Drachenberge. Diese Drachenberge, das ist halt auch von der Natur her unglaublich, ja. Und da gibt es dann so verschiedene Touren, die man laufen kann, entweder zu Fuß oder mit dem Mountainbike kann man sich da auch ausleihen. Und da habe ich dann einen kennengelernt, einen Südafrikaner, den Matthew, mit dem ich mich dann auf Anhieb so echt total gut verstanden habe. Und wir haben dann eben so eine riesen Tour gemacht. Eigentlich wären es mehr oder weniger 3 Tagestouren gewesen. Und wir haben es an einem Tag gemacht, wenn wir die Hälfte des Weges gelaufen sind, also gerannt sind, ja. Weil der das als Hobby macht. Und ich habe das mal ausprobiert und es hat Höllenspaß gemacht, ja. Wir haben dann auch im Unterwasserfällen gebadet und so. Und also auch wieder einfach Reizüberflutung und Glücksmomente und ah ja, einfach unglaublich, Wo ja. hast du den kennengelernt, den Matthew? War der mit dir in so einem Backpacker-Camp oder? Genau, in diesen Backpacker-Hostels, für mich ist das ja auch was Neues. Bisher war ich nur in Hotels immer und jetzt das erste Mal in so Hostels und das ist eigentlich ganz unkompliziert. Das heißt, man setzt sich da irgendwo hin oder zu irgendjemandem am Tisch und dann kommt man sofort ins Gespräch und also es ist ziemlich anders wie im Hotel. Man hat zwar nicht so die Privatsphäre, aber der Kontakt mit den Leuten kommt eben viel schneller zustande und wir saßen dann im Lagerfeuer und haben zusammen was gegrillt und dann haben wir beschlossen, dass wir wandern gehen. Und ja, das haben wir gemacht und war Wahnsinn. Okay, von den Drachenbergen ging es dann weiter. Nach Durban. Also die Städte sind eigentlich auch, ist vielleicht auch ganz interessant, die sind, was die Hautfarben angeht, sind die ziemlich klar getrennt. Oder zum Beispiel Durban ist sehr, sehr schwarz und Kapstadt ist eben sehr weiß. Und in Durban gibt es zwar auch einen Strand. So ein Stadtstrand, der ist ganz nett, aber jetzt auch nicht wahnsinnig berauschend. Es gibt auch in der Stadt nicht so viel zu sehen. Ja, wir waren da in so einer Partymeile mehr oder weniger untergebracht und haben dann eine Nacht richtig gut krachen lassen, was richtig toll war. Und sind dann eine sehr interessante Erfahrung war, in so einen Club gegangen, wo eben nur Schwarze drin waren. Oder in 2 Clubs, ja. Und dann waren wir eben zu dritt oder zu viert, 4 Weiß. Unter lauter Schwarzen, ja. Und das ist eigenartig, weil also ich will ja diese Rassentrennung irgendwie will ich nicht in meinem Kopf wahrhaben, ja. Und aber wenn man sie dann so erlebt und es ist dann einfach schon ein komisches Gefühl, ja. Also wenn man angeschaut wird, also man ist einfach was anderes und die Schwarze schauen einen an und man fühlt sich dabei dann irgendwie schon so ein bisschen ja, was dagegen hilft. gegen dieses Unwohlsein ist einfach die Leute mit dem breiten Grinsen anzulachen und dann kommt man mit denen auch sehr schnell ins Gespräch. Ja, und ich glaube, man muss sich das ist einfach so, du musst dir vorstellen, wenn jetzt ein Schwarzer zum Beispiel bei dir vorm Haus steht und der lacht nicht und schaut so ein bisschen grimmig rein, dann denkst du dir auch, ein Schwarzer hier unter lauter Weißen, was will denn der hier eigentlich? Ja? Und das umgekehrt denken sich die Schwarzen das auch. Ja? Und wenn jetzt aber da einer daherkommt, der ein bisschen anders ist und der dann freundlich auf dich zugeht, dich vielleicht grüßt, dich anlacht und so weiter. Genau. Wie ist es denn? Ich meine, jetzt ist Südafrika ja das Land der Apartheid. Hast du das Gefühl, da gibt es auch eine massive Trennung in den Köpfen, die du erlebst? Oder bist du dem wirklich ausgesetzt als Backpacker im Augenblick? Also man zieht hier immer mal wieder Mahnmale. Ich bin heute zum Beispiel, hab mich heute in so einen Touri-Bus mal reingesetzt, 2 Stunden, und habe mich durch die Stadt kutschieren lassen. Und da war dann zum Beispiel eine Bank, also eine Straßenbank zum Hinsetzen oder 2 Stück nebeneinander. Und auf einer stand dann eben Whites und auf der anderen stand dann No Whites. Das ist einfach Wahnsinn, ja. Also das ist nur ein Mahnmal. Aber wenn man sich das vorstellt, dass es das früher tatsächlich so war, das ist schon ein Wahnsinn, ja. Weil wir uns das in Deutschland gar nicht vorstellen können. Und es ist hier schon so, also ich habe schon so einen Eindruck, dass das immer noch da ist. Das dauert noch eine Zeit. Das ist immer noch in den Köpfen drin. Aber jetzt nochmal zurück, wir waren jetzt erstmal eigentlich in Durban. Genau. Und damit kann man eigentlich sagen, Durban schon abgehakt. Joburg hat mich am meisten enttäuscht und Durban dann am zweitmeisten. Mhm. Weil es da relativ wenig Kultur einfach gibt. Da gibt es nichts zu sehen. Du läufst dann einmal so durch die Stadt durch und warst dann. Architektur ist nicht besonders berauschend. Der Strand in Durban war auch nicht so sonderlich berauschend. Es waren eigentlich eher so die Begegnungen, die mich da mehr begeistert haben. Genau, und mein nächster Punkt war dann Coffee Bay. Das ist ein Ort zwischen Port Elizabeth und Durban. Sehr klein. Da ist irgendwann mal, glaube ich, ein Frachter mit einer Kaffeeladung gestrandet. Und das heißt, seitdem heißt es Coffee Bay. Und das ist so eigentlich sehr ruhig alles dort und da dreht sich alles um Surfen, ja. Ja, genau. Und also da kippt jeder Zweite so ungefähr. Pilze werden genommen und ja, also das ist da alles easy, entspannt. Irgendwie cool sein und ja. Ja, nice to see. Und schöner Strand, ich habe auch eine gemacht. Also sehr schöne Landschaft, ja. Ja, was da auch krass war, ich war da auch abends mal zu Hause oder in einem Hostel war da eine Full Moon Party und in einem anderen Hostel und da waren eben auch sehr viele Gestrandete, also so 50-Jährige, die abgemagert, tätowiert, faltig auf die Sticks einer Trommel schwingen und dann zu irgendwelchen Rhythmen da trommeln und tanzen und es ist schon krass zu sehen, ja, dass dann eben, dass bestimmte Leute da auch hängen bleiben einfach. Hoffentlich passiert. Also praktisch so ihr Leben lang Backpacker sind, oder was meinst du damit? Ja, ich bin jetzt nicht so richtig, mit einem bin ich in Kontakt gekommen, ist seit 30 Jahren unterwegs. Seit 30 Jahren? Ja. Und da habe ich mir eher so gedacht, oh scheiße, der hat den Absprung nicht geschafft. Also immer mal wieder so reisen ist, glaube ich, ganz okay, aber so 30 Jahre lang und dann immer in diesen Massenschlafsälen, immer Massenduschen, Gemeinschaftskühlschrank und so. Also mir wäre das irgendwann mal zu viel. Also ein Jahr lang halte ich durch, aber ich glaube, länger würde ich das auch nicht machen wollen. Ja, das war Coffee Bay. Dann ging es nach Port Elizabeth. Da war ich nur 2 Nächte. Sprich, ich habe einen vollen Tag dort gehabt. Bin spät angekommen, bin dann früh wieder gefahren. Habe mir das Stadtzentrum angeschaut. Ist auch nicht so das Highlight. Also diese ganzen Küsten, es gibt sehr nette Küstenorte dort, wo eben sich sehr viel um Wassersport dreht und so weiter, um Surfen, um Kiten, um Wandern und so, das kann man da gut machen. Aber die Städte an sich haben jetzt nicht so viel Kultur zu bringen. So, das war eigentlich schon Port Elizabeth und dann bin ich weiter nach Kapstadt, wo ich gestern angekommen bin, diese Stadtrundfahrt gemacht habe. Morgen werde ich auf den Tafelberg besteigen und am Mittwoch werde ich ans Kap der Guten Hoffnung runterfahren. Mhm. Ja, und dann habe ich hier noch einen Local kennengelernt, der auf der Straße lebt. Mit dem werde ich mich dann übermorgen auch treffen. Mal sehen, was der zu berichten hat. Wo auf dieser Tour war denn eigentlich dein Ausflug zu diesen Einheimischen, die von oben bis unten weiß angemalt waren? Ach, das konnte ich sowieso nicht ganz so einsortieren. Hast du da vielleicht ein bisschen Hintergrund? Also Für diejenigen, die jetzt einfach nur diesen Podcast hören, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Du hast ein paar Videos auf deinem YouTube-Channel veröffentlicht, unter anderem eben ein Besuch in einer Siedlung, soweit ich das erkennen konnte, in der ein paar Männer oder ein paar angehende Männer einem Ritus gefolgt sind, oder? Ja, richtig, ja. Stimmt, das war ein Coffee Bay, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Da habe ich den Tobi kennengelernt, Tobi the Surfer, wie er sich selber nennt. Ist einer der besten Surfer, sagt er zumindest selber von sich. Ein schwarzer, ganz netter Kerl, ja. Also, den habe ich sofort gemocht und habe ich dort eben kennengelernt. Und ich habe ihn dann gebeten, dass er mir doch irgendwie was zeigt von seinem Leben. Und hat er gesagt: Ja, okay, klar, dann komm mit, wir treffen uns morgen. Um 12 haben wir uns eigentlich verabredet gehabt. Er kam dann um 5 Uhr abends. Aber ich habe die Zeit gut in der Hektik genützt, zu lesen und so weiter. Und er meinte dann, ja, ich soll meine Kameras mitnehmen und so. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich gleich so einen Anflug von Paranoia gehabt. Da habe ich mir so gedacht, will er jetzt den blöden Touri übers Ohr hauen, dass er seine Kameras nur extra mitnimmt, die er ihm dann abnehmen kann. Also ich habe so ein bisschen Paranoia gehabt, aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, ach komm, was soll jetzt da schon passieren? Wenn, dann sind halt die Kameras weg, fertig. Habe davor die Speicherkarten auf meinen Rechner hier umgeladen, von dem her habe ich zumindest die Daten gehabt. Ja, wir sind dann losgegangen und dann haben wir eine dieser Hütten besucht oder sind dann in eine reingegangen. Also die leben in so runden Lehmhäusern. Die Lehmhäuser haben ungefähr einen Durchmesser, ich würde mal sagen, so von 5, 6 Metern. Sind so pink oder giftgrün angestrichen, ist so eine Naturfarbe, rät gedeckt. Und haben eben eine Eingangstür, meistens kleine Fenster. Und also innen drin ist auch ganz krass. Also da ist in der Mitte meistens eine Feuerstelle. Es gibt keinen Abzug nach oben hin, was ich sehr eigentlich finde. Also kein Abzug zum Dach, sondern es geht dann irgendwie durch die Tür, ist wahrscheinlich. Und Lehmstampfboden war dort. Stroh lag aus und eben ein paar Kochgegenstände, aber das war es eigentlich. Und da leben die drin. Also ich weiß gar nicht, wie die das machen, wo die ihre Klamotten haben, wo die ihr Essen haben und so weiter. Es waren dann 8 Männer und ich glaube, es war auch eine Frau dabei. Die saßen dann eben mit dem Rücken an die Wand gelehnt und 3 dieser Männer waren eben von oben bis unten weiß angemalt. Und das ist ein Ritus bei denen. Das ab einem bestimmten Alter, ich weiß nicht, wer das genau festlegt, ob das dann irgendwie der älteste Rat ist, die dann bestimmen, dass dann jemand reif dafür ist, von Kindesalter eben in das Mannesalter überzutreten. Und das ist eine 3-monatige Phase, wo die eben weiß angemalt sein müssen. Den Grund weiß ich nicht genau. Vielleicht, dass jeder sieht, dass sie gerade diese Phase durchmachen. Und dann gehen die eben weiß angemalt zum Jagen und sitzen da dann rum. Und warten, bis sie zum Mann werden, ja. Okay, also so ein Übergangszeremoniell. Ja, interessant war auch, dass man diese Männer dann nicht anfassen darf. Das heißt, die reichen einem dann nur so einen Stock. Man darf nur den Stock anfassen. Und mit diesem Übertritt bekommen die auch einen neuen Namen. Also die haben Namen bekommen die als Kind und dann bekommen die irgendwie so einen Namen, der noch auch irgendwie so eine tiefere Bedeutung hat. Nelson Mandela hat es übrigens auch gemacht, als er 16 war. Die Leute sind ja, glaube ich, so zwischen 16 und Anfang 20, wenn die das machen. Okay, super interessant. Ja, es war wahnsinnig interessant. Also ich habe mich da in eine ganz andere Welt versetzt gefühlt. Du bist jetzt gestern in Kapstadt angekommen und du findest Kapstadt großartig. Ja, es ist mega. Es ist mega. Also Kapstadt ist eine Stadt, ich glaube, also in so einer Stadt könnte ich auch mir vorstellen, mein Leben zu verbringen. Also du hast die Sonne. Du hast guten Rotwein, du hast gute Steaks, du hast den Strand, du hast Kultur, du hast Lebensfreude. Ja, es ist alles da. Und ich glaube, aus der Jobperspektive her, also zum Glück muss ich mir noch keine Gedanken machen, weil ich noch sehr lange Zeit habe, bis ich wieder arbeiten muss oder darf, je nachdem. Aber zum Beispiel in Deutschland ist es so, ich arbeite in der Bauindustrie ja und in den 90er Jahren wurden da wahnsinnige Überkapazitäten aufgrund der Wiedervereinigung geschaffen, weil eben sehr viel gebaut wurde durch die Steuererleichterungen, die es damals gab. Und als die Steuererleichterungen dann abgeschafft wurden, wurde dann nicht mehr so viel gebaut und es waren viel zu viele Leute da. Und wenn es zu viele Arbeitnehmer gibt, dann gehen die Gehälter eben runter, im Grundsatz mal. Ja? Mhm. Und selbst wenn du dann gut ausgebildet bist, ist es nicht so einfach, erst einen Job zu bekommen oder zweitens gut zu bezahlt zu werden. Und also ich habe jetzt ja 2 Studiengänge absolviert und ich glaube, wenn ich jetzt hier in Südafrika arbeiten würde, in dem, was ich schon gelernt habe, würde ich hier, glaube ich, Traumleben leben können, weil es hier einfach nicht so viele Leute gibt, die das können. Und ich frage mich, warum sich viele Leute so auf Deutschland auch beschränken. Also sie gehen jetzt zum Beispiel in irgendwelche Städte oder Dörfer, die nichts zu bieten haben. Irgendwie, keine Ahnung, eine Kleinstadt oder sowas. Also, da denke ich mir, hey, dann geh doch in eine coole Stadt, wo echt was los ist, wo das Leben tobt, wo du Sonne hast und wo alles da ist, ja. Und nutzt die Chance irgendwo anders auf der Welt. Und ich denke da gerade wirklich ernsthaft drüber nach, ob das für mich eine Option ist. Also ist praktisch, Cape Town ist auf der immer, also auf der geistigen Liste der womöglich zukünftigen Lebensorte von Alexander Schmidt gelandet, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es kann auch noch viel passieren im Jahr. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade erst 19 Tage unterwegs, ja. Also da kann man jetzt noch nicht großartig was sagen, aber ich schließe es jetzt nicht aus. Aber es war trotzdem ist vielleicht mal ganz interessant. Du bist jetzt 19 Tage unterwegs. Fühlt sich das noch wie Urlaub an? Nein, es hat sich vom ersten Tag an nicht wie Urlaub angefühlt, weil ich das Wissen habe in meinem Kopf, dass ich noch ein Jahr vor mir habe. Und in dem Urlaub ist es meistens so, dass du 14 Tage Urlaub hast, dann denkst du so bei Tag Nummer 10, Mist, jetzt sind es ja nur noch 4 Tage. Und dann bist du schon ein bisschen unentspannt so, ja, dann denkst du, und ja, bald geht's wieder zurück. Und das habe ich momentan gar nicht, sondern ich fühle mich jetzt auch hier nicht unter Druck, dass ich irgendwelche Dinge mit Gewalt mir ansehen muss, ja, oder irgendwelche Partys machen muss, ja, dass es irgendwie, ja, dass es dann besonders toll ist. Zum Beispiel, ein Beispiel ist dafür Silvester. Jeder feiert immer oder hat immer riesengroße Erwartungen von Silvester. Ja, tolles Essen und dann, ja, schön feiern und dann muss es die super tolle Party sein. Und weil jeder so große Erwartungen hat, ist dann meistens Silvester scheiße, wenn ich es mal sagen darf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, oder? Also ich war schon oft von Silvester enttäuscht. Okay. Wenn man eben so hohe Erwartungen dran hat. Und ich habe jetzt hier momentan nicht jetzt so große Erwartungen, sondern das ist so ein Weg, den ich gerade einfach gehe und den genieße ich in vollen Zügen. Und es fühlt sich nicht so an wie Urlaub. Aber es fühlt sich genial an. Es ist so die Zeit meines Lebens, habe ich das Gefühl. Es ist was Großartiges. Und es wird mich verändern. Es wird einen ganz anderen Menschen aus mir machen. Und ich glaube, wenn ich zurückkomme, ich werde auch was ganz anderes tun. Ich werde irgendwas Abgefahrenes tun, aber ja. Jetzt bist du ja im Moment gerade unterwegs über Backpacker-Hostels und du machst wahrscheinlich auch das ein oder andere typische Backpacker-Ding, oder? Ja, genau. Wie ist es denn mit der, ich nenne es jetzt einfach mal Szene, wenn ihr da zusammensitzt? Sind die Antriebe, warum die Leute das machen, ähnlich wie deine oder gibt es da Unterschiede? Was sind so die typischen Antworten, die du bekommst, wenn du mit den Leuten darüber redest, warum du jetzt unterwegs bist und wie lange und wohin und überhaupt? Also die meisten sind so, sage ich mal, zwischen 18 und 35. Das heißt, ich bin am oberen Ende des Benchmarks. Es gibt dann auch noch solche Ausnahmen wie diesen einen, den ich dir mal beschrieben habe, der sind schon 30 Jahre unterwegs ist. Aber im Grunde sind sie eigentlich eher entweder direkt nach dem Abi oder dann eben direkt nach dem Studium hier unterwegs. Okay. Und es ist eigentlich eher so, hey, wir sind jetzt cool und machen jetzt hier, erobern die Welt. Und ich habe aber den Eindruck, es ist zwar ganz cool, wenn man sowas in diesem Alter macht. Es hat aber auch Vorteile, wenn man ein bisschen älter ist. Aber wenn man ein bisschen älter ist und sich Eltern sehr arbeitet hat, dann weiß man und weiß es viel mehr zu schätzen. Das ist ähnlich wie mit meinem zweiten Studium. Das musste ich auch bezahlen. Und dann habe ich mir gedacht, jedes Mal, wenn ein schlechter Professor da war, habe ich mich aufgeregt und habe mir gedacht, hey Mensch, ich bezahle den jetzt, ich erwarte hier Leistung, ja, und habe auch das Wissen, das mir damals vermittelt wurde, in mich aufgesogen, weil ich dafür bezahlt habe. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen die schwäbische Mentalität. Ja. Und deshalb kann ich das hier, glaube ich, ein Stück weit intensiver erleben und mehr schätzen. Mhm. Ja, und die Szene ist eben, Es sind sehr viele Deutsche hier unterwegs. Also Südafrika hat unglaublich viele Deutsche. Es gibt kein Hostel, wo ich keine Deutschen treffe. Ja? Ich bin jedes Mal immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich dann irgendwie schon wieder ein deutsches Wort höre. Ich will eigentlich Ausländer kennenlernen oder die Einheimischen, ja. Also wie gesagt, Deutsche sind, also es bildet die größte Fraktion, dann Holländer, Amerikaner, Australier, ja, das sind eigentlich so die hauptsächlichen. Alle sprechen Englisch sehr gut und ja, also man muss sich eben an dieses Leben gewöhnen. Das ist halt so ein Massenschlafsaal, ja, wo dann eben immer so um die 10, 15, 20 Leute drin sind. Es gibt immer eine Küche, wo man sich was kochen kann, und einen Kühlschrank, wo man seine Lebensmittel reintun kann. Aber es ist eben alles etwas unappetitlich. Auch die Duschen sind eben dann meistens auch so Duschen für sehr viele Leute auf einmal dann, oder die Toiletten. Und das ist also schon was, wo ich mir so ein bisschen schwer tue, wo ich dann immer denke, oh, ich mag jetzt das nicht anfassen und so. Oder auch die Dusche. Also die Dusche heute, die war irgendwie sehr krass. Also es war eine Badewanne und ich habe dann geduscht und ich stand dann eben, das Wasser ist nicht abgeflossen. Ich stand dann eben bis zum Knöchel, ich möchte es mal als Suit beziffern, ja, oder benennen. Wow. Ja. Ja, daran muss man sich gewöhnen, dass man halt eben auch keine Privatsphäre hat, ja, sondern man schläft da gemeinsam und muss da eben durch. Aber wie ist denn das in so einem Hostel oder jetzt wenn du umgeben bist von anderen Backpackern, geht dir da nicht Local Flavor verloren? Also ich stelle mir das jetzt relativ schwer vor, dann echt Südafrikaner zu treffen. Ja, das finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Also die Backpacker bleiben meistens ziemlich unter sich. Also das heißt, die gehen dann zusammen abends weg oder es gibt dann auch organisierte Touren für die Backpacker. Das heißt, man setzt sich dann gemeinsam in den Bus rein und fährt dann irgendwo hin, wandert gemeinsam. Aber es ist sehr bequem, diese Touren in Anspruch zu nehmen. Aber es führt eben auch dazu, dass man wenig die Einheimischen kennenlernt. Ja, ich versuche das immer ziemlich intensiv zu machen, diese Einheimischen kennenzulernen. Es ist aber auch nicht immer ganz einfach. Ja, gerade in Städten wie Johannesburg oder Port Elizabeth. Ich frage auch immer diese Leiter der Hostels, wo ich hin kann, wo ich nicht hin kann. Und viele haben mir einfach gesagt, ey, ich würde jetzt hier alleine nicht so viel machen und nicht so weggehen, weil es ja einfach gefährlich ist. Und die erzählen mir dann immer, wie sie ausgeraubt wurden, wie einer erstochen wurde oder einer erschossen wurde. Und es hat mir dann schon ein bisschen Respekt gemacht. Ja. Mhm. Bisher ist noch nichts passiert. Aber vielleicht auch deshalb, weil ich hier ziemlich vorsichtig vorgehe. Ja, ich gehe jetzt in keine dunklen Seitenstraßen rein, sondern halt mich eben, wenn ich abends unterwegs bin, wirklich nur auf den großen Straßen auf und bin sehr vorsichtig. Ja. Haben sich denn inzwischen bei dir Routinen rausgebildet? Also du hast ja deinen Alltag geschildert. Gibt es denn Dinge, die du jetzt nach 19 Tagen in einem typischen Tagesablauf wiederfindest? Ja, ich habe so ein kleines Sportprogramm für mich, und zwar ich mache jeden Tag ein Sit-Up mehr und eine Liegestütze mehr. Ich habe mit 20 Liegestützen angefangen. Das heißt, ich bin heute bei Liegestütze Nummer 39 und werde mal schauen, wie lange ich es durchhalte, ja, wie viele Liegestütze ich dann am Stück schaffe. Also das eine ist so ein bisschen Sport. Mhm. Und ansonsten stehe ich eigentlich immer relativ früh, so um 7 rum, zwischen 7 und 8, und mache dann eben jeden Tag eigentlich was. Ja, es gibt selten Tage, wo ich mich nur irgendwo in die Hängematte reinlege und gar nichts tue. Also ich unternehme sehr viel und schaue mir eben sehr viele Sachen an. Gerade in Kapstadt gibt es auch unglaublich viel anzusehen. Also die Zeit will ich nutzen. Du hast gesagt, du hast ein Buch gelesen letztens. Ist das eine Buchempfehlung für Südafrika-Reisende oder war das einfach nur aus dem Fundus der Bücher, die du immer schon mal lesen wolltest? Ich hab von meiner Familie, also von meinen Brüdern und von meiner Mutter, habe ich Bücher mitbekommen zu Weihnachten, die ich doch unbedingt lesen soll. Auf der einen Seite finde ich es ja cool, wenn ich Bücher dabei habe, die ich lesen kann, aber auf der anderen Seite, wenn man 5 Bücher dabei hat, einfach nochmal 1,5 Kilo wiegen, dann ist auch ein bisschen blöd. Und es war eben eines dieser Bücher. Also ich habe eins schon fertig gelesen, das hieß Gebrauchsanweisung für die Welt. Das ist ein total cool geschriebenes Buch, das ist ein Bestseller auf der Spiegelliste, glaube ich. Und ein anderes von meinem kleinen Bruder, der hat mir ein Buch mitgegeben, das heißt Meditieren in 3 Minuten. Und das mache ich gerade so ein bisschen durch. Also es ist so Meditieren für Leute, die keine Zeit haben. Ich habe ja eigentlich Zeit, aber es ist so Meditieren ist ganz cool eigentlich. Also der beschreibt es so, was da so beim Meditieren passiert und wie man da mit den Gedanken so hin und her jonglieren kann. Und das lese ich gerade und mache gerade so ein paar Übungen dazu. Also wenn ich zurückkomme, bin ich totaler Yogi. Meditationsyogi. Was hast du denn im Moment noch so auf der persönlichen Liste der Dinge, die du jetzt schon anschauen willst? Den Tafelberg hast du schon erwähnt. Gibt es auch schon andere Ziele? Ja, ich habe es vergessen. Da gibt es eine Bucht, einen Strand, eine Strandpromenade, die eben, ja, wo die ganzen Schönen und Reichen sind. Leonardo DiCaprio und George Clooney und alle möglichen. Und die gehen alle immer in eine Bar. Und diese Bar heißt Caprice. Und also da möchte ich hin, das habe ich heute gehört. Okay. Während der Bus. Und also an diesen Strand möchte ich hin und dann in diese Bar. Das ist glaube ich, keine besondere Bar, also einfach so ein Strandcafé. Aber ganz schön neben Caprice. Das möchte ich noch machen. Und dann fahre ich einen Tag noch zum Kap runter. Also dieser südlichste, das ist gar nicht der südlichste Punkt, aber dieser Punkt, wo immer alle davon reden, eben Cape Point, der ist eben nicht in Kapstadt, sondern eben ein bisschen südlich davon. Und da, das werde ich am Mittwoch machen. Und dann werde ich noch mir die eine oder andere Ausstellung hier anschauen und Galerie. Und dann wird mir sicher noch was anderes einfallen. Langweilig wird es mir hier nicht. Ja, davon gehe ich aus. Obwohl, ganz interessant, ich habe kürzlich mich mit jemandem unterhalten, der schon mal eine lange Weltreise gemacht hat. Und der meinte, dass es sei so, dass man gerade die ersten Wochen in so einer Euphoriewelle unterwegs wäre und dann irgendwann ganz unweigerlich eine gewisse Desillusionierung eintreten wird, weil man eben dieser Ablenkung und diesen Eindrücken irgendwann auch vielleicht ein bisschen müde wird oder eben lernt damit umzugehen, es als normal anzusehen und dann auf sich selbst zurückgeworfen wird. Und das wäre die wirklich wertvolle Phase, wenn man praktisch in so eine Halbdepression fällt. Ich bin immer sehr gespannt. Im Moment bist du ja noch eindeutig in der euphorischen Phase. Schauen wir mal, ob die ein Jahr lang anhält. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so lang anhält. Also momentan, ich fühle mich wie in einem Drogenrausch. Ja, also das ist hier einfach so. Ich reite auf so einer Hochwelle und es kann nicht dauerhaft gut gehen. Ja, wenn man jeden Tag so sich denkt, wow, fühle ich mich gut, bin ich gerade glücklich und sind es wieder tolle Eindrücke. Ich glaube, das kann ich jeden Tag anhalten. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann mal so einen kleinen Tiefschlag gibt oder wo ich zurückgeworfen werde und dann denke, was mache ich hier eigentlich? Ja, oder ist ein Jahr vielleicht zu lang und so weiter. Momentan, wie gesagt, habe ich es nicht und genieße die Zeit in vollen Zügen und fühle mich richtig gut, aber wahrscheinlich, wie du sagst, wird es auch mal eine andere Phase geben. Wobei das ja dann wahrscheinlich auch gerade noch im Sinne von Selbstfindung, Reflektieren und so weiter eine sehr wertvolle Zeit sein kann. Also ich glaube gar nicht, also der hat auch gesagt, das ist nicht schlecht, das ist nur, du fällst irgendwann mal aus diesem Himmel, in dem du dich ganz am Anfang befindest. Naja. Ja, ich glaube auch Selbstfindung, also wir haben das Wort ja schon oft gebraucht, ja, ich glaube, das ist ein ist auch so ein bisschen ein Quatsch. Ja. Also ich habe mich ja gefunden, ich bin hier, ich sitze hier vor dem Rechner, spreche mit dir. Also, ich war ja auch schon immer da. Also vielleicht wird man sich ein bisschen bewusster über alle möglichen Dinge. Aber die Selbstfindung, das große Wort und so weiter, ich glaube, dem sollte man nicht hinterherhecheln. Naja gut, also ich hatte dich ja schon so verstanden, dass du gerne besser verstehen möchtest, was dich antreibt, verstehen möchtest, wo deine Möglichkeiten und Grenzen liegen. Das nennen wir es nicht Selbstfindung, aber im Kern war doch das die Motivation für deine Weltreise, oder? Ja, lass uns das blöde Wort Selbstfindung mal da weglassen. Es geht vielleicht auch schon nochmal um ein Stück, ja, um also sich so einen Traum zu erfüllen, ja, eine ganz besondere Zeit zu haben, sich über Dinge, über Stärken, Schwächen bewusst zu werden und sich darüber klar zu werden, was man im Leben noch will und was man nicht möchte und wohin man möchte. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und auch, ja, ich glaube, wenn du neue Eindrücke bekommst, ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast auch schon besprochen, wenn du neue Eindrücke bekommst, dann generiert es auch wieder neue Kreativität für neue Dinge, ja. Und du kommst dann auch auf einmal auf ganz neue Ideen. Bist du schon auf Ideen gekommen und wie hältst du die fest? Ja, ich hab ja diesen Blog, da schreibe ich einiges rein und ich habe aber auch so ein kleines schwarzes Notizbüchchen, da schreibe ich dann noch auch Sachen für mich rein und also ich habe hier schon wahnsinnig viele Ideen gehabt. Also. Stimmt, das hast du erzählt gehabt mit dem Notizbüchlein. Ja, hier, es gibt natürlich Dinge, die gibt es in Deutschland und gibt es in Südafrika nicht und umgekehrt. Zum Beispiel haben die hier einen wahnsinnig coolen Grill. Das ist so ein einfach nur die Grillgasflasche, die ist unten praktisch das Fundament für den Grill und dann ist ein Metallrohr hoch und dann eigentlich nur eine Pfanne oben drauf. Also das ist ein Grill mit minimalem Materialaufwand, wo der aber sehr gut funktioniert. Und ich poste mein Bild, den muss ich dir mal zeigen. Ist auf jeden Fall ein mega cooler Grill, der sehr günstig ist und wenig Platz wegnimmt als die ganzen deutschen Riesengrills. Könnte man in Deutschland verkaufen, zack. Oder was man hier in Südafrika braucht, man braucht hier gescheites Brot. Hier gibt's nur diese McDonald's Puff Brötchen. Mhm. Die einfach nach gar nichts schmecken, ja. Die brauchen hier mal Vollkornbrot hier in Südafrika. Wobei, das ist, glaube ich, eine Beobachtung, die chronisch deutsch ist. Also, wenn du als Deutscher unterwegs bist oder Deutsche triffst im Ausland, dann ist die Behauptung, die haben hier kein Brot, ist was ungefähr so verbreitet ist wie Franzosen, die im Ausland feststellen, es gibt da keine richtigen Croissants. Und ich vermute mal, es gibt einen Grund, warum wir die Welt nicht mit Vollkornbrot überschwemmt haben inzwischen. Vermutlich kauft der typische Südafrikaner einfach kein Vollkornbrot. Also bei der Vermutung bin ich inzwischen angekommen, weil wie viele Deutsche das schon gesagt haben, sie bräuchten mal richtiges Brot im Ausland, das muss sich doch verkaufen. Also eigentlich müsste es einen Weltmarkt dafür geben. Ja, aber vielleicht hat es nur keiner probiert, ja? Man muss es einfach vermutlich tun. Ich werd so. Du wirst praktisch das Starbucks so. Des Vollkornbrots. Ja. Ja, Vollkornbugs. Ja, genau, Vollkornbugs. Also es wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, ich werde weiter suchen. Ja, und mir alles du bist ja noch ganz am Anfang. Du hast ja noch 330 Tage vor dir, mindestens. Ja, ja. Ich freue mich jetzt auf Dubai. Da bin ich jetzt zwar bloß 2 Tage, aber und ich denke auch, das reicht. Ja, Dubai wird komplett konträr sein. Ja, das wird da wird's einfach nur Hochhäuser geben. Es wird Wüste geben und ja, Strand ist vielleicht gleich oder ähnlich. Es wird noch heißer sein, aber es wird wieder komplett anders sein. Und darauf freue ich Hast mich. Hast du schon. Den Backpacker getroffen, die Dubai schon besucht haben? Nee, noch keinen. Ah. Das ist auch jetzt nicht so das Backland. Okay. Also ich glaube, Dubai ist eher so, also da gibt es auch keine Hostels. Ich habe jetzt Hostels mal gesucht, habe aber nichts gefunden. Also da werde ich im Hotel sein und werde mal ein Zimmer für mich alleine haben. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ah, das ist, führt mich gerade zu einer interessanten Frage, die mir da so in den Kopf poppt. Wie sieht's denn eigentlich budgetär aus? Was brauchst du denn so als Backpacker in Südafrika? Also ich habe verschiedene Apps hier auf meinem, vielleicht können wir auch nochmal hier auf die technische Seite zurückkommen. Mhm. Ich habe verschiedene Apps hier auf meinem Handy. Eine App ist zum Beispiel, die heißt iExpenseIt. Und da kann man seine ganzen Ausgaben reinhacken. Und dann kann man sich den Durchschnittswert dann ausrechnen. Und momentan bin ich also ohne Flüge und ohne diese Krüger Nationalpark Safari bei 35 Euro pro Tag. Das ist auch schon inklusive Übernachtung. Das ist alles drin, außer praktisch die Flüge und außer diese Safari. Und ja, also ich gehe jetzt nicht jeden Tag essen. Ich hole mir auch öfters mal was vom Supermarkt, irgendwie Früchte und so und aber ja, also ich lieg im Zielkorridor, sagen wir mal so. Dann habe ich noch eine andere App, die heißt Off-Maps. Und zwar ist die sehr cool, wenn du jetzt irgendwie Internetgebühren sparen möchtest, dann kannst du dir mit WLAN kannst du dir irgendwelche Karten runterladen, zum Beispiel von Kapstadt oder Port Elizabeth und so weiter. Und kannst dann eben ohne Internetgebühren dich auch in der Stadt navigieren. Das ist ganz cool. Also diese zwei Apps benutze ich sehr viel. Dann habe ich noch Sicher Reisen heißt die, vom Auswärtigen Amt was. Habe ich aber allerdings noch nicht reingeschaut. Da kann man sich so um die Gefahren erkundigen. Okay. Die so im Land vorherrschen. Dann habe ich noch eine drauf, die heißt Arznei aktuell. Das heißt, wenn man sich irgendwo Arznei kauft und dann kann man einfach nur den Barcode scannen und weiß dann, wie man die Medikamente einnehmen muss im anderen Land und ob es das Richtige ist, was man da gekauft hat. Ja. Aber es ist ja mal ganz interessant, weil ich schätze ja auch die ich sag mal, die Kosten, die man pro Tag hat, die werden variieren, je nachdem, in welcher Ecke der Welt du bist. Und ich glaube, gerade für angehende Weltreisende, die über unseren Podcast stolpern, ist das ja auch eine nicht zu vernachlässigen wichtige Information. Wie viel muss man denn so einrechnen und wo liegt das dann kostenmäßig? Und du sagst so ungefähr 35 € am Tag würde man klarkommen und wahrscheinlich drehst du jetzt auch nicht jeden Cent dauernd um. Also es geht für arme Studenten wahrscheinlich auch noch etwas billiger. Es geht günstiger. Man kann sich natürlich auch den Zucker vom Kaffee dann mitnehmen, wenn man irgendwo einen trinkt beim Starbucks oder sonst was. Sowas mache ich nicht und ich kaufe mir auch ein Bier irgendwo unterwegs, aber trotz allem gehe ich auch mal in den Supermarkt und schaue, dass ich ökonomisch hier um die Runde bin. Also ich habe einen kennengelernt, der hat es vor, um die Hälfte zu machen. Also ich habe mir jetzt insgesamt vorgenommen, für das Jahr inklusive allem für ca. 20.000 bis 25.000 € auszugeben. Also inklusive Flüge und so weiter. Und manche machen es aber auch für 15.000. Ja. Ich bin froh, wenn ich bei 15 rauskomme, aber ich will lieber noch mal ein bisschen Sicherheit Ja, haben. es ist übrigens auch die Größenordnung, die man im Internet findet. Also wenn du im Internet schaust, die Weltreisenden, die ihre Finanzen zum Teil öffentlich diskutieren, die sagen, man muss 1.500 bis 2.000 € im Monat rechnen, drunter würde es dann irgendwann keinen Spaß mehr machen. Ja, ich kann ja mal, ich kann, wie gesagt, ich checke ja meine Kosten immer und trage wirklich ganz alles ganz brav ein in diese App. Und ich kann ja mal diese Benchmarks dann pro Tag für die Länder, wo ich bin, dann mal auch dir geben und dann können wir es ja öffentlich stellen. Sprich, wenn ich jetzt in Afrika dann mit der Krüger Safari vielleicht 40 € am Tag habe, ohne Flüge und dann Dubai sind es vielleicht 100 € oder was weiß ich, ja, dass man das einfach mal irgendwie dokumentiert. Gibt es von deinem Equipment auch schon irgendwelche Dinge, die du nach Hause geschickt, in einen Canyon geworfen oder ganz allgemein verflucht hast, weil du sie mitgenommen hast? Ja, es gibt so, also ich hab zum Beispiel einen Jogginganzug mitgenommen. Also es ist so ein relativ dünner, also der nimmt auch nicht viel Platz weg. Also es ist ein gutes Teil, aber ich laufe ja nicht mit dem Jogginganzug rum. Also das werde ich auf jeden Fall nach Hause schicken. Und was mich auch wahnsinnig nervt, sind die ganzen Kabel. Also ich habe für mein ganzes Equipment, ich habe hier diesen Tablet habe ich, dann habe ich eine Kamera, ich habe mein Handy, ich habe einen Adapter, der übrigens nicht für Südafrika geht. Ich habe mir einen Adapter gekauft, der für 140 Länder auf der Welt funktioniert. Ich glaube irgendwie 165. Und Südafrika ist nicht dabei, ja. Ich habe das nicht gecheckt, weil ich mir gedacht habe, hey, bei 140 Ländern, da wird er schon dabei sein. Südafrika, nein, Was ist hat denn nicht dabei. Immer Südafrika? Ich schauen, hätte jetzt Südafrika. gesagt, Südafrika hätte ich vermutet, hat diese riesengroßen, batzigen britischen Stecker, oder? Der britische hat, glaube ich, Genau, drei, der hat oder? drei so große Stifte. Ja, und hier ist es auch so, im Dreieck aufgereiht sind es aber drei runde Stecker. Und der englische hat eben diese drei, wie so ein Schlitzschraubenzieher-Dingsbums da. Genau, also der passt nicht. Ja, aber ich habe mich jetzt schon, irgendwo ist dann schon immer ein Adapter oder findet man im Hostel einen, ja. Also das nervt mich tierisch, ja. Was habe ich dann sonst noch? Ja, also hier wird alles immer unglaublich schnell dreckig. Ich weiß nicht, woran das liegt, also keine Ahnung. Ich muss sehr oft waschen. Ich hab zweierlei Waschmethoden. Also heute habe ich mir Luxus gegönnt für 40 Rand, was umgerechnet circa 2,30 oder 2,50 € sind, habe ich mir eine Wäsche geleistet, also so ein Wäscheservice. Aber oft wasche ich es auch einfach mit unter der Dusche, mit Duschgel, die Socken und die kurzen Hosen, ja. Aber ja, das nervt. Genau, was auch sehr gut war die Stirnlampe, dass ich die mitgenommen habe. Aber jetzt so total ausfallen. Ja, ich hab noch einen Schäler mitgenommen. Mein Bruder hat gemeint, ich soll mir noch einen Schäler für Obst kaufen, aber den brauche ich nicht wirklich. Ja, ich esse immer irgendwas, was einfach geht, mit, keine Ahnung, irgendwie eine Melone, die schon halb aufgeschnitten ist, die ich dann rauslöffle. Also einen Schäler brauche ich auch nicht, den werde ich wegwerfen. Und eben diese Bücher, die immer noch meine Fitness beanspruchen und meine Muskulatur im Rücken stärken, die mehr. Ja, ich schätze mal, da kannst du aber wahrscheinlich dich in den Hostels beliebt machen, indem du ein einmal gelesenes Werk, vielleicht mit einer netten Widmung vorne drin, in der Hostelbibliothek spendest, oder? Genau, da gibt es immer diese Bibliotheken und da kann man sich dann einfach ein Buch rausnehmen und eins dann hinterlassen. Und dieses eine Buch habe ich auch schon jetzt an eine Safari-Mitbestreiterin weitergegeben und die hat sich dann auch sehr gefreut. Ja, großartig. Wir haben ja auch so einen tollen Anruf beantwortet, den du da geschalten hast. Hat da eigentlich jemand draufgesprochen? Nein. Mal? Es gibt auch keiner Feedback. Es gibt zwar Likes, also die Leute klicken auf Likes. Es gibt auch die eine oder andere Verlinkung, die ich schon gesehen habe. Ich werde auch drauf angesprochen auf unserem Podcast. Aber es gibt keinen Kommentar, es gibt keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Aber es ist ein gutes Stichwort. Also das können wir ja hier jetzt einfach mal vielleicht dann nochmal in die Runde rufen sozusagen. Ja, ich hätte gern, also hier alles jetzt mal hier Aufruf in die Runde. Ich hätte gern, dass mir jemand mal eine Nachricht hinterlässt auf einen Anrufbeantworter. Los genau. Geht's. Fragen, Anmerkungen, Ratschläge, Tipps für coole Ziele, alles willkommen. Wenn sich jemand traut, dann werden wir das unglaublich gerne in der Sendung verwenden und an Alexander hier weiterrouten. Okay. Alexander, dann passt du mal wirklich gut auf dich auf und hab weiterhin so viel Spaß und Erlebnisse wie bisher. War gut, mit dir geredet zu haben. Ja, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und für mich ist es auch wirklich so was, wo ich mich auch mitteilen kann, ja, dir jetzt, ja, dass ich einfach das, was ich erlebe, irgendjemand erzählen kann und es rauslassen kann, ja, so als Ablassventil. Es tut gut. Das wahnsinnig gerne, wahnsinnig gerne. Ich unterhalte mich auch sehr gern mit dir und freue mich schon jetzt aufs nächste Mal, so in schätzungsweise dann auch wieder 1 bis 2 Wochen. Alles. Und wie gesagt, pass auf dich auf und genieß die Zeit. Alles klar, mach's gut. Ciao. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Immer ein Ferngespräch? Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf.